geladen. Also ich hatte gedacht, war nicht so ganz einfach, die Jungs. Du jetzt auf deinem Sandwich. Ich dachte, jetzt macht aber Schluss. Das ist ein kurzer, ja, schön. Ja, war schwierig. War auf den Balkon oder so. Und war auch nicht sehr billig. Also, ja, okay. Aber wir sind das noch wert, oder? Wenn Köln dann mal nach Münster kommt. So ist bei euch Karneval, ja? Das verstehe ich das richtig? Schützenfest. Ah. Bei uns heißt das Karneval. Vorne sieht man es. Wir gehen so. Hier so durch die Blätterbox. Hier rum. Ach, der Geil. Geil. Natürlich.